Der neue Film von Düsentech, halt, der über mich und meine Schwester ja auch teilweise gedreht wurde, heißt der Heimatlos. Und ich fühle mich heimatlos, wenn ich nicht bei meiner Familie und Freundin bin. Natürlich ist Deutschland mittlerweile meine Heimat. Ich habe hier meine Zukunft. Ich habe hier Rechte, die ich eigentlich in Irak haben sollte, es aber nicht so ist. Ich bin hier frei. Ich kann als junge Frau alles machen, was ich möchte. Und deswegen würde ich auch sagen, dass Deutschland meine Heimat ist. Und Deutschland hat ja so viel für mich auch gemacht. Ich bin ja mit dem Sonderkontingent Baden-Württemberg nach Deutschland gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber Baden-Württemberg hat 2015 und 2016 1000 jesidische Frauen und Kinder nach Deutschland gebracht und ihnen eine zweite Chance gegeben. Und ich finde, als mir diese zweite Chance gegeben wurde, habe ich Deutschland als meine Heimat akzeptiert und bin auch sehr dankbar, dass ich hier leben kann. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, wo man sich zu Hause fühlt, sind eigentlich die Leute, die um uns herum sind. Ja, wie du gesagt hast, wenn ich meine Familie nicht bei mir habe, dann fühle ich mich nirgendwo zu Hause. Und genau, vor allem die Leute, die man dazu gewinnt. Und ich habe mittlerweile sehr viele Freunde, die auch zu meiner Familie jetzt gehören. Ja.